Blauer öffentlicher Münzfernsprecher Teleruf an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Müllabfuhrfahrzeug, ein Unkraut sowie ein nicht aufgelegter Telefonhörer. Ansonsten soweit hier in der Kohlfurter Straße keine besonderen Vorkommnisse. Bis dahin, ahoi.